This revelation's message is a heavy message. Diese Offenbarungspredigt ist eine sehr schwere Predigt. It's a tough message. Es ist eine ernste Predigt. It's a message that you know you need the Holy Spirit to even preach it at all. Es ist eine Predigt, wo du den Heiligen Geist brauchst, um diese Predigt zu predigen. Amen. Amen. It's a message that can never come from the flesh. Amen. Amen. Yeah. Except by the power of the Holy Spirit. Heiligen Geistes kommen. Praise the Lord. Halleluja. Christ's revelation is Christ himself. Christus Offenbarung ist Christus selbst. Amen. And that is why he said the Holy Spirit will reveal him to us. Und deshalb sagt er, dass der Heilige Geist ihn uns offenbaren wird. Amen. Amen. He is his own revelation. Er ist seine eigene Offenbarung. Amen. Amen. Christ's revelation is having Christ and knowing him. Christus Offenbarung ist Christus zu haben und ihn zu kennen. I hope you are getting it. Having him and knowing him. Haben und ihn zu kennen. Is the true revelation. Das ist die wahre Offenbarung. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Christ's revelation is based on Christ alone. Die Offenbarung von Christus basiert auf Christus alleine. The past, everything was based on God. Die Vergangenheit, alles war basierend auf Gott. But now it's based on the finished work. Aber jetzt basiert es auf dem fertigen Werk. Yeah, not the same place. Das ist nicht das Gleiche. They are different. Sie sind unterschiedlich. Amen. And that's why churches are as dead as you know as a wood today. Deswegen sind Gemeinden so tot wie trockenes Holz. Are you getting it? Because you know, you must know the difference between the old and the new. Denn du musst den Unterschied kennen zwischen dem Alten und Neuen. The old had their own period. Das Alte hat seine eigene Zeit. And now the new. Jetzt die neue, which is the period of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes ist. You have his own everything. Hat sein eigenes alles. And you cannot miss them. Du kannst es nicht vermischen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot know Christ without Christ. Du kannst Christus nicht ohne Christus kennen. You cannot know Christ without having Christ. Du kannst Christus nicht kennen ohne Christus zu haben. To know Christ, you must first of all have him. Christus zu kennen, dafür musst du ihn erstmal haben. And that is why you know in John 10. Deswegen Johannes 10. He says it's not for everybody. Es ist nicht für jeden. Let's go to John 14. Let's go to John 14. Praise the Lord. He said it's not for everybody. Es ist nicht für jeden. John 14. From verse 15 to 17. Johannes 14, 15 bis 17. If you love me, keep my commandment. He's talking to those that will keep his commandment. Er spricht zu denen, die sein Gebot halten werden. It's not the commandment of Moses, but the commandment of Christ Jesus. Nicht die Gebote von Mose, sondern die Gebote von Jesus Christus. It's not talking about 10 commandments here. Es geht nicht um die 10 Gebote hier. It's talking about only Christ's commandment. Sondern es geht einfach nur um die Gebote von Christus Jesus. Amen. Amen. So how to love me is by keeping my commandment. Wie ihr mich liebt, ist, indem ihr meine Gebote hält. That is by believing me. So, indem ihr an mich glaubt. That is how I'm satisfied with you. So bin ich zufrieden mit euch. Is somebody getting it? Amen. Amen. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Verse 17. 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. You see there. He said the world cannot receive it. Die Welt kann ihn nicht empfangen. The world cannot receive the Spirit of truth. Die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. They cannot receive Jesus Christ. Sie können Jesus Christus nicht empfangen. Revelation is not for everybody. Offenbarung ist nicht für jeden. It's only for those that have Christ. Nur für die, die Christus haben. Praise the Lord. Halleluja. You cannot know Christ without having Christ. Du kannst Christus nicht kennen, ohne Christus zu haben. And you cannot know him without seeking him. Du kannst ihn auch nicht kennen, ohne ihn zu suchen. And you cannot know him without being hungry of him. Oder ihn kennen, ohne hungrig nach ihm zu sein. Are you getting it? Amen. You must be hungry of him alone. Du musst hungrig nach ihm allein sein. If you are hungry of him and something else, you can never know him. Wenn du hungrig nach Jesus Christus und etwas anderem bist, wirst du ihn niemals erkennen können. If you are seeking him and something else, you can never get, you can never have him. Wenn du ihn suchst und etwas anderes, wirst du ihn niemals haben. Praise the Lord. Halleluja. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. 17. Because he seeth him not, neither knoweth he. Are you getting it? They cannot see him, they cannot know him. Sie können nicht sehen, ihn nicht sehen und auch nicht kennen. It means we are different. Das heißt, wir sind anders. It means we are special. Wir sind besonders. We can see him, we can know him. Wir können ihn sehen und ihn erkennen. Please value the Christ in you. Schätze bitte Christus Jesus in dir. Value your relationship with him. Schätze deine Beziehung mit ihm. Be satisfied with him. Sei zufrieden mit ihm. Are you getting it? Not be satisfied with situation, but with Christ Jesus. Nicht zufrieden sein mit Situation, sondern zufrieden sein mit Jesus Christus. We are not satisfied with any job. We are only satisfied with Christ Jesus. Wir sind nicht zufrieden mit irgendeinem Job, sondern zufrieden mit Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are not satisfied with any house. We are only satisfied with Christ Jesus. Wir sind nicht zufrieden mit irgendeinem Haus, sondern wir sind nur zufrieden mit Jesus Christus. He was here. Er war hier. He was only satisfied with his father. Und er war nur mit seinem Vater zufrieden. He said he had no place to lay his head. Er hatte keine Stelle, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. He was still satisfied with his father. Aber dennoch war er zufrieden mit seinem Vater. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 17. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. Yeah, it's very strong. Mm-hmm. They cannot receive him. Sie können ihn nicht empfangen, diesen Geist. Because he seeth him not. They cannot see him. Denn sie beachten ihn nicht. Sie sind blind. They are blind. Sie sind blind. Are you getting it? Mm-hmm. Neither knoweth he, but You know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can see how he's separating us from them. Ihr seht, wie er uns trennt von ihnen. Please, never, don't compare yourself to them. Vergleich dich mit ihnen. You are alive, they are dead. Du bist am Leben und sie sind tot. Is somebody getting it? No matter the money they have, they are dead. Wie viel Geld sie haben, sie sind tot. No matter their salary, they are dead. Dennoch sind sie tot. No matter their beauty, they are dead. Wie schön sie aussehen, sie sind tot. No matter whatever they have. Egal was sie besitzen. They may have very big house. Ein großes Haus. And you just like a big house, you can just see, you just say, how much is this? Where is this coming from? You know, he said they are dead. So groß und du wunderst dich, woher kommt dieser Reichtum, aber dennoch sind sie tot. No matter how beautiful grave is grave. Egal wie schön ein Grab aussieht, dennoch ist es ein Grab. Praise the Lord. Halleluja. Go inside and see what is inside. Geh in dieses Grab hinein und du wirst sehen, was da drin ist. Are you getting it? It's smelly. Es riecht. Are you getting it? It's skeleton. Es ist ein Skelett. It's something dead. Ist etwas Totes. Somebody getting it. No matter how beautiful they you know, here in Europe, they decorate graves so much. Hier in Europa werden Gräber sehr schön dekoriert. They take care of graves as if it is their own home. Gräber werden so gepflegt, als ob sie eigenes Zuhause ist. Are you getting it? In Africa, people run away from graves. In Afrika flüchten Leute vor dem Friedhof. Da geht man nicht spazieren. Praise the Lord. Halleluja. Anything grave. Alles Grab ist, alles grave was is just mit dem Grab was zu tun hat. That is like a taboo to even to talk about it, to go there or to go and do anything there. Ist ein Tabu da rumzulaufen, rumspazieren. Praise the Lord. Halleluja. But here they have their grave. Aber hier haben sie ihre Grabestage. Are you getting it? Where people go to their you know their not their families people's grave. People go there, they do so many things there. Wo Leute zu ihren verstorbenen Familienangehörigen gehen und dort verschiedene Sachen machen an den Gräbern. There's nothing like that in Africa. Aber in Afrika macht man sowas nicht. Amen. Praise the Lord. Yeah. So what outside inside is, that is how outside is. In Afrika ist das Äußere genauso dreckig und schändlich wie das Innere, was im Inneren dieses Grabes vorgeht. So if I'm talking about grave, they might not even understand it. Also wenn ich über das Grab spreche, können Sie das nicht genau nachvollziehen, was ich meine mit außen schön und innen dreckig. That the outside is so beautiful. Just like Jesus said also. Genauso wie Jesus sagt, ihr seid wie Gräber. He said the Pharisees, they are like the grave. Pharisäer sind wie Gräber. He said the outside, they prepare, they make it beautiful. Von außen schön hergerichtet. But the inside, aber das Innere is full of dead bones. Ist voll von Verwesung, toten Knochen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, go on to them. Wehe ihnen. Means we should never, they are never to be like them. Sie sollen niemals so wie sie sein. Praise the Lord. Halleluja. Again, you cannot know him without him. Du kannst ihn nicht kennen ohne ihn. And if you truly have him, you will seek him. Und wenn du ihn wirklich hast, wirst du ihn auch suchen. Amen. Amen. Yes. If you truly have Christ, you will seek to know. Wenn du wahrhaftig Christus hast, wirst du auch wahrhaftig Christus suchen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Revelation is knowing Christ Jesus alone. Offenbarung bedeutet Christus Jesus allein zu kennen. Are you getting it? Mm-hmm. Revelation is knowing Christ alone. Offenbarung heißt Christus allein zu kennen. Not even Jesus. Nicht mal Jesus. Amen. If you know Christ. Wenn du Christus kennst, never remain the same. Wirst du niemals gleich bleiben. Until you know Christ, erst wenn du Christus kennst, you know nothing. Sonst weißt du gar nichts. Praise the Lord. Halleluja. How to know things, how to know people, wie wir Leute how kennen, to know places, wie wir Orte kennen, just look for Christ. Suche nach Christus. If you know Christ, you know all things. Wenn du Christus kennst, kennst du alle Dinge. Amen. Somebody get it. Yeah. Praise the Lord. Halleluja. You read the scriptures. Let's go to Mark 6. Please. Markus 6. Mark 6. Mark 6 from verse 1. Markus 6 von Vers 1. Ich habe genug. And he went out from there. And came into his own country, and his disciples followed him. Verse 2. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. Remember, he was a teacher. Erinnert euch, er war ein Lehrer. Are you getting it? Yeah. The Bible said he began to teach. Die Bibel sagt, fing an zu lehren. Christ Jesus was a teacher. Christus Jesus war ein Lehrer. Amen. Amen. And the funniest, the greatest part of it today is that he is still a teacher. Und das Größte davon ist, dass er immer noch ein Lehrer ist. He is still teaching us. Amen. Er lehrt uns immer noch. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Somebody get it? He is still a teacher. Er ist immer noch ein Lehrer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Put something here and go to John 14. Johannes 14. John 14. Johannes 14, 26. Praise the Lord. Halleluja. By the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Amen. You can see that he is still a teacher. Er, yeah. Er ist immer noch ein Lehrer. He's a teacher. Praise the Lord. Hallelujah. He is still the one teaching us. Er ist immer noch derjenige, der uns lehrt. We have a teacher. Wir haben einen Lehrer. It's Christ Jesus. Der Christus Amen. Jesus ist. Amen. Amen. Amen. He shall teach you all things. All. Alles wird er uns beibringen, nicht nur einiges. I bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Spirit of Jesus is our teacher. Der Geist von Jesus, unser Lehrer. Amen. Are you getting it? Mm. When he was here, he was a teacher. Als er hier war, war er ein Lehrer. He is no longer here physically, he's still a teacher. Er ist hier nicht mehr physisch, aber dennoch ist er immer noch ein Lehrer. Praise the Lord. Halleluja. You know, he's our teacher forever. Er ist unser Lehrer für immer. The Spirit of Jesus is the Holy Spirit. Der Geist von Jesus ist der Heilige Geist. And not an evil spirit. Und kein böser Geist. Amen. Is somebody getting it? Mm. Let's go back to Mark 6. Markus 6. Now verse 3. Markus 6, Vers 3. Let's read again verse 2. Amen. And when the Sabbath day was come, Markus 6, Vers 2. He began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, from whence had this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Verse 3, very important. Vers 3. Is not this the carpenter? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and of Judah, and Simon? And are not his sister here with us? And they were offended at him. Praise the Lord. Hallelujah. To know Christ. Amen. Amen. Christus zu kennen. It's not the same. You know, knowing Jesus and knowing Christ are two different things. Jesus kennen und Christus kennen ist das Gleiche. Are you getting it? Mm-hmm. All they could see was Jesus. Alles, was sie sehen konnten, war Jesus. Amen. Amen. They could not see Christ. Aber sie konnten nicht Christus sehen. So are so you and me today. Genauso wie du und ich heute. You know, people can see your body. Leute können deinen Körper sehen. And they cannot see your spirit. Also können deinen Geist nicht sehen. Are you getting it? Mm-hmm. Even the fruit of the spirit that is being the manifestation of the fruit of the spirit in our life, they cannot even see it. Selbst die Frucht des Geistes, die Manifestation davon, können sie auch nicht sehen. And all the gifts of the spirit, they cannot see them. Auch jegliche Gabe des Geistes können sie because auch nicht sehen. The power of the Holy Spirit to see those things. Denn es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Sachen zu sehen. Nur die Leute, die mit dir im Geist sind, können das sehen. Are you getting? Praise the Lord. Amen. They knew Jesus. Sie kannten Jesus, aber nicht Christus. Also John 6. Auch in Johannes 6. Let's go to John 6. Johannes 6. Praise the Lord. Halleluja. Verse 41 and verse 42. 41 und 42. And the Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, today that, you know, they will murmur when they hear our voice. Heute werden sie murren, wenn sie unsere Stimme hören. Wenn wir sprechen, wenn wir offenbaren, wer wir sind. Hier hat Jesus ihnen den Christus, der in ihm ist, offenbart. Also sie konnten es nicht verstehen. Amen. Sie haben gemurrt. Amen. That he said he is the bread that came down from heaven. Dass er behauptet hat, dass er das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Amen. 42. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? Do they know his father and his mother? Aber kennen sie wirklich seinen Vater und seine Mutter? Sie kennen Christus nicht. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Instead of them to ask Jesus, who is your father, who is your mother? Statt Jesus zu fragen, wer ist dein Vater und wer ist deine Mutter? Remember, you know Matthew 12. Erinnert euch an Matthäus 12. He said, my mother, my brother, my family are close. I hear the voice of my father. I hear my voice and obey my voice. Meine Familie sind die Stimme meines Vaters hören, die seine Stimme hören und dieser Stimme befolgen, gehorchen. Praise the Lord. Halleluja. He said, our mother will know. How is it then that he said, I came down from heaven? Praise the Lord. Hallelujah. The natural man. Der natürliche Mensch ist tot. Are you getting it? Mm. They can see nothing. Sie können nicht sehen. They are dead, they are blind. Sie sind tot und blind. Praise the Lord. Halleluja. Halleluja. Verse 43. 43. Of this very place. Mm. Verse 43. Look. 43. And Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves. Amen. Mm. And from verse 43, let's continue. 43. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what Jesus did here. Ihr seht, was Jesus hier getan hat. He knew they did not understand. They did not understand him. Er wusste, dass sie ihn nicht verstehen. He knew they could not understand. They did not understand him. Er wusste, dass sie ihn nicht verstehen. He was not understood. Und nicht verstanden wurde. Mm. I bet he did not explain further. Aber er hat nicht weiter sich erklärt. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Because no matter how you explain for them to get it. Denn egal wie du es erklärst, damit sie es verstehen. Amen. Amen. Because they need Christ. Weil sie Christus brauchen. To help them. Der ihnen hilft, Christus zu erkennen. Christ, you can never know Christ. Ohne Christus wirst du Christus These niemals people, kennen. Diese Leute waren ohne Christus. They were full of Moses. Sie waren voll von Mose. Somebody mm. you can never know Christ without Christ. Du kannst Christus niemals erkennen ohne Christus. Amen. Mm. You know, Jesus, you know, today, somebody will say, why don't you explain to them? Heute würde man sagen, wieso erklärst du es ihnen nicht weiter? Amen. Mm. He did not answer them the way religious people. Amen. We want us to answer them today. Er hat ihnen nicht so geantwortet, wie religiöse Leute ihm geantwortet hätten. Are you getting it? Mm. Why don't you explain further? Wieso so erklärst du dich nicht, damit sie dich besser verstehen können? Amen. They always say, just explain to them. Erklär's ihnen doch einfach, so that they will understand. Damit sie es verstehen. Amen. No natural man can understand Christ Jesus. Aber kein natürlicher Mensch kann Jesus Christus verstehen. No natural man can understand the message of revelation. Kein natürlicher Mensch kann die Botschaft der Offenbarung von Christus verstehen. Es ist Dummheit für sie. Amen. Natural understanding. Das natürliche Verstehen. No one can understand Christ naturally. Niemand kann Christus natürlich gesehen verstehen. And that is why until your understanding is open, you can never understand him. Deswegen, erst wenn dein Verständnis geöffnet wird, kannst du ihn verstehen. Du musst wissen, wie das funktioniert, wie das geht. Indem du ihm glaubst und danach handelst. Seine Stimme hörst, dieser Stimme auch glaubst. Die Stimme von Christus Jesus. Ihr befolgst, danach handelst. Und es wird dein Verständnis öffnen. Amen. Aber es wird dein Verständnis nicht öffnen, ohne danach zu handeln. Action is very important. Danach zu handeln ist sehr, sehr wichtig, wenn es um Christus geht. Und danach zu handeln bedeutet Vertrauen. Are you getting it? Action, your action, through your action is how he trusts you. Durch deine Handlung, so vertraut er dir. It's not I believe, but there's no action. Nicht, ich glaube, aber ich handle nicht danach. That's a dead faith. Das ist ein toter Glaube. That's the book of James. Steht in Jakobus. Somebody getting it? Yeah. Amen. Mm. Action is how he can trust you. Indem wir handeln, so kann er dir auch vertrauen. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In Luke 24. Lukas 24. Go to Luke 24. Verse 45. Lukas 24, Vers 45. Then open he their understanding, that they might understand the scripture. Praise the Lord. Hallelujah. These people, they was They understand the things, but not the scripture. Die Leute haben etwas verstanden, aber nicht die Schrift. Are you getting it? Mm. They can understand their schoolwork more than you. Sie können ihre Schularbeiten besser verstehen als du sogar. Somebody getting it? Mm. They can understand the natural things even more than you. Sie können die natürlichen Dinge sogar besser verstehen als du. Is somebody getting it? Mm. They understand. They have the understanding, but not the Sie haben ein Verstehen, aber nicht das übernatürliche Verstehen. Und das natürliche Verständnis. Mit dem natürlichen Verständnis kannst du Jesus Christus niemals verstehen. Du brauchst dieses andere Verstehen. Was Christus öffnen muss, er öffnet ihr Verständnis, damit sie ihn verstehen können. Erinnert euch daran, er ist die Schrift. Er ist die Schrift. And the scripture was standing before them. Und die Schrift stand vor ihnen. Er hat ihr Verständnis geöffnet, damit sie ihn sehen. Er ist die Schrift. Halleluja. Matthäus 14, Vers 10. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Praise the Lord. Hear and understand. Hör und verstehe. He's not talking about the natural understanding. Er spricht nicht über das natürliche Verstehen. But the supernatural understanding. Amen. Aber über das übernatürliche Verstehen. Are you getting it? Yeah. He said, hear and understand. Hört und versteht. Hört und versteht. Du kannst hören, ohne zu verstehen. Amen. A lot of us we hear the revelation, but the understanding. Viele von uns hören, aber verstehen es nicht. Amen. Because the understanding, revelation needs action. Denn Offenbarung braucht Handlung, bevor du es verstehen kannst. Amen. And here again, he was not talking about the natural understanding. Hier sprach er nicht über das natürliche Verstehen. Amen. Amen. It is a spiritual understanding. Es geht um ein geistliches Verstehen. It means your spiritual eyes are open. Deine geistlichen Augen sind geöffnet. Are you getting it? Your spiritual eyes. Deine geistlichen Augen. Remember Elisha's servant. Erinnert euch an Elijahs Knecht, that was in panic, der in Panik verfallen because ist, of situation. Wegen Situation. This man was in panic because of situation. Dieser Mann hatte Panik wegen Situation. Are you getting it? Maybe your result, your report or whatever, doctor's report or whatever. You are in panic. Du bist in Panik wegen dem, was der Arzt sagt. Are you getting it? If you are in panic, means you are blind. Wenn du in Panik bist, bist du blind. Your supernatural eyes are blind. Deine übernatürlichen Augen sind blind. You cannot see like Elisha. Du kannst nicht so sehen wie Elisha. Der sagt, die mit mir sind größer als die vor mir sind. Praise the Lord. Halleluja. We should never be like that servant. Wir dürfen niemals wie dieser Knecht sein, der in diese Panik verfallen ist. Welche Botschaft kommt zu dir, die dich in Panik versetzt? Hier mit Elijah ging es um Leben und Tod. In spite of all, Elijah was not, he was, there was not, nothing like panic. Aber Elijah, da war nichts wie Panik. Praise the Lord. Amen. Let us be rooted in Christ. Lass uns verwurzelt sein in Christus. Now, it's not just saying it with mouth. Nicht nur sagen mit unserem Mund. But I know him, I believe him, I trust him, I love him. Glaube und eins mit ihm. Let it be real. Lass zu, dass es real ist. Are you getting it? Elisha's servant's eyes were opened. Die Augen von Elijahs Knecht wurden geöffnet. It means his understanding. Sein Verständnis was now open. Wurde mitgeöffnet. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. All the time here, when there is problem, the Lord open our eyes to his revelation. Wenn es ein Problem hier gibt, ist der Herr mal da, um sich unsere Augen zu öffnen für ihn selbst. Amen. Amen. Even the natural. Selbst das Natürliche. You don't only see with your natural eyes. Wir sehen nicht mit den natürlichen Augen. Amen. You know, for example, your old flat. Deine alte Wohnung beispielsweise. If somebody is asking you about it. Wenn dich jemand danach fragt. Where's the window? Wo ist das Fenster? Where's the door? Wo ist die Tür? You know, you'll be saying, okay, I can see it. It's in the right hand. Du stellst es dir einfach gedanklich vor. You are seeing it right now. Aber du bist nicht gerade im Raum. Aber du siehst es. Somebody gets here. Mm-hmm. You are still seeing it. Du siehst es dennoch. Because you know it before. Denn du kennst es. And that's why if you know Christ, wenn du Christus kennst, we always see him. Wirst du ihn immer sehen. Amen. Mm-hmm. Amen. You will always, that's why faith. Das ist der Glaube. Glauben ist nicht nur einfach es sagen, sondern du, weil du es weißt, sagst du es. Weil es so ist, sagst du es. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So also is your old, for example, your old house. Genauso auch dein altes Haus, deine alte Wohnung. You were once there. Du warst einst da. And you are no longer there. Jetzt wohnst du da nicht mehr. Now you can still see. Und du kannst immer noch sehen. Is somebody getting me? Mm-hmm. Amen. Those things that have been there. Die Dinge, die da standen und die da waren, wie es eingerichtet war. Because you know them. Weil du es weißt, du kennst diesen Ort. If you know Christ, wenn du Christus kennst, is the solution to everything for you. Ist er die Lösung für alles für dich. Are you getting it? Anytime anything comes, you just remember him and say, yes, I can see. Immer wenn irgendwas kommt, dann du siehst ihn direkt vor dir. Du weißt direkt, dass er die Lösung ist. Er ist die Antwort. Amen. Yes. I can see him. Ich kann ihn sehen. No matter the threat that is outside, just remember him and say, yes, I can see him. Trotz der Bedrohung sehe ich ihn, weil ich ihn kenne. Amen. Praise the Lord. We see things in the kingdom of heaven. Wir sehen Dinge im Königreich des Himmels durch die Wahrheit. Amen. Amen. The truth is our sight. Die Wahrheit ist unsere Amen. Sicht. The truth, die Wahrheit, which is Christ Jesus, die Christus Jesus ist, allein, ist unsere Sicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Lies are everywhere today. Lügen sind überall heutzutage. Lies are everywhere. Lügen sind überall. Satan lies are everywhere. Die Lügen vom Satan sind überall. Lies are everywhere. Religiöse Lügen sind überall. You know that. Praise the Lord. Alleluia. The only truth is inside you. Die einzige Wahrheit ist in dir drin. Halleluja. Egal, welche Situation da draußen ist, die dich bekämpft. Das Problem, was vor dir ist, was du hier und dort hast, sind alles Lügen. Erinnere dich an den du kennst. Just like you remember your old flat. Genauso wie dich an deine. You can see that. Okay, I can see him. Alte Wohnung erinnerst. Are you getting it? You know, you just because you are still there. You weil du immer noch da bist. Your flat, you are not even there any longer, but you can even still see. Die alte Wohnung da wohnst du noch nicht mehr, aber dennoch könntest du jemandem genau sagen, wo die meisten Spinnen waren, in welcher Ecke die meisten Spinnen waren, oder wo am meisten Staub war bei euch in der Wohnung oder im Haus, obwohl du da nicht mehr lebst. Und genauso mit Christus oder noch mehr, weil du ja immer noch in Christus lebst. Amen. Praise the Lord. Mm. And that's why faith is we have it. Glauben bedeutet, dass wir es schon haben und nicht haben werden. Amen. No matter how big the victory is. Egal wie groß dieser Sieg ist. You already have it. Wir haben ihn schon. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. How to have the keys of the kingdom of heaven. Wie wir die Schlüssel zum Königreich des Himmels haben, ist durch die Offenbarung von Jesus Christus. Amen. Mm. Christus zu kennen, is the only true revelation. Ist die einzig wahre Offenbarung. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To have his keys is only true his revelation. Diese Schlüssel Amen. Haben wir nur durch seine Offenbarung. Anything of Christ is only true revelation. Alles von Christus ist nur durch Offenbarung. The truth must be revealed. Die Wahrheit muss offenbart werden. Und niemand kann diese Wahrheit offenbaren, außer der Geist der Wahrheit. And that spirit of truth is Christ Jesus alone. Und dieser Geist der Wahrheit ist Christus allein. Matthäus 16. Matthäus 16. Was asking them if they know him. Sie gefragt, ob sie ihn kennen. No Christ. Amen. From verse 13. Matthew 16 from verse 13. Matthäus 16, Vers 13. And when Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John. You know me. Kennt ihr mich? Wer bin ich? Ah, praise the Lord. Halleluja. You know, yeah, he was asking them if they know who he was. Er hat sie gefragt, ob sie wissen, wer er ist, wer er sei. Somebody getting it. Mm. Amen. John the Baptist, Elijah, and others, Jeremiah. They were all prophesying, prophet and prophet upon prophet. Sie haben alle vorhergesagt. Amen. You know, Jesus sagt, he said, greater than the prophet is here. Ein größer als Propheten ist jetzt hier. Amen. Mm-hmm. Then in verse 15, 15, he said unto them, but who say ye that I am? What about you? Was mit euch? What about you? Was mit euch? The Father don't know me. You're supposed to know me. Ihr müsstet mich kennen. Is somebody getting it? Mm. Other might not know me. Andere kennen mich vielleicht but you, nicht, aber you ihr, still know me. Ihr solltet mich kennen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 16. 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus answered and said unto him, verse 17, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You should know my revelation. Ihr sollt meine Offenbarung kennen. Are you getting it? If they don't know my revelation, wenn sie you should know. Meine Offenbarung nicht kennen, ihr is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, let us read it further. Verse 18. And I say also unto thee that and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because of revelation. Wegen Offenbarung. Coming. Die kommt. Somebody getting it. Yeah. There's power behind revelation. Es gibt Amen. Kraft hinter Offenbarung. Amen. There's power in all this message you are receiving. All die Botschaft, that's why you are occupied with power. Du bist umgeben von Kraft. Just one revelation. Nur eine Offenbarung. Jesus is saying, he said, man, the keys, you have it. Jesus sagt, die Schlüssel habt ihr. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 17. 17. He said, here in verse 17, he said, no one can know this except by the power of the Holy Spirit. 17 sagte, niemand kann das wissen, außer durch die Kraft des Heiligen except Geistes. Except I reveal it to him. Es sei denn, ich offenbare es dieser Person. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. No one can know him. Niemand kann ihn kennen. And he also revealed to us how to have the key. Und er hat uns auch offenbart, wie wir diese Schlüssel haben. Are you getting it? Mm-hmm. If you want to have the key, you know the keys. So that those, you know, keys, plural. Wenn du diese Schlüssel haben willst, he said it's through revelation. Durch Offenbarung hast du sie. Durch ihn selbst, der sich not dir selbst offenbart. Nicht durch Fasten und Gebet. Is somebody getting it? Yeah. Mm. Can see religion today. Mm, this religion heutzutage. Are you getting it? Everything is fasting and praying. Alles ist Fasten und Gebet. And here Jesus is saying through revelation. Und Jesus sagt hier durch Offenbarung. To know me. Durch mich erkennen. That I reveal myself to you. Dass ich euch, mich euch die offenbare. So habt ihr alles. Praise the Lord. Halleluja. We read it to verse 19. Mm. Lesen bis 19. Verse 18 again. 18. And I say also unto thee, that art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Nothing can stop us. Nichts kann es aufhalten. Nothing can hold it. Niemand kann es aufhalten. Nothing can stop us. Niemand kann uns Amen. Aufhalten. No demon in hell can stop this ministry. Im Himmel kann dieser oder in der Hölle no one can stop kann like Jesus. Christus Jesus aufhalten. Somebody getting it. Hallelujah. He said he made his ministers fire. Er hat seiner Diener Feuer aus, zu Feuerflammen gemacht. No one can even hold the natural fire. Niemand kann natürliches Feuer in seinen Händen halten, wie vielmehr das übernatürliche Feuer von Jesus Christus. Amen. The natural fire can burn you. This supernatural fire will scatter you. Wenn das natürliche Feuer dich verbrennen kann, kann das übernatürliche Feuer dich komplett zerstören. Die Bibel nennt Jesus Christus ein verschlingendes Feuer, ein verzehrendes Feuer. In Hebräer sagt er, wir sind seine Knechte in Feuerflammen. Amen. Amen. Vers 19. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Amen. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Yeah. Why? Because Wieso? Of revelation. Yeah. Wegen Offenbarung. And not because you fast. Nicht, weil du gefastet hast. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, the scripture. Die Schrift. No one can change it. Niemand kann es ändern. Amen. Amen. It is already fixed. Es ist schon beschlossen. No religion can change. Keine Religion kann das ändern. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, here Jesus to them. Jesus zu ihnen. Amen. Mhm. That without the power of the Holy Spirit, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, no one can know him. Kann niemand ihn erkennen. That is how it is today also. Und so ist es auch heute. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist, to know him. Um ihn zu kennen. He also revealed to us how to have the keys. Er hat uns auch offenbart, wie wir die Schlüssel haben. He said it is through revelation. Das heißt durch Offenbarung. Amen. Amen. It is through the Holy Ghost, you know, revealing, like the message you are hearing. Durch like den Heiligen Geist. Revelation. Wie du hörst, diese Botschaft, die du jetzt hörst, ist auch Offenbarung. And more powers have been, you know, released unto you. Und noch mehr Kraft wird offenbart und freigesetzt durch dich. And that's why God's children are never empty. Deswegen sind Kinder Gottes niemals leer. Sie sind gefüllt Amen. Mit Kraft. Unterschätze dich nicht. Amen. Amen. Und wenn du diese Schlüssel hast, gehorche dir Himmel. Amen. Halleluja. Wenn du diese Schlüssel hast, bewegt sich der Himmel, wenn du dich bewegst. Amen. Der Himmel gehorcht nur denen, die Schlüssel haben. And it is only through revelation you have the key. Nur durch Offenbarung hast du diese Schlüssel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I hope somebody is getting it. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, the Bible calls revelation the key. Bibel nennt Offenbarung den Schlüssel. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, I will give you the keys. Jesus sagt, ich werde euch den Schlüssel geben. Of the kingdom of heaven. Vom Königreich des Himmels. Why? Because Wieso? Of revelation. Wegen Offenbarung. Amen. Amen. It is only through revelations we have the keys. Nur durch Offenbarung haben wir diese Schlüssel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We thank the Lord Jesus for the truth. Wir danken dem Herrn Jesus für die Wahrheit, die er uns offenbart. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Renewing of the mind. Gedankenerneuerung. We renew our mind through revelation. Wir erneuern unsere Gedanken durch Offenbarung. We allow revelation to help us to change our mind. Wir lassen zu, dass Offenbarung unsere Gedanken, unsere Gesinnung ändern. Again, the other time, last week or two weeks ago, we talked about renewing of the mind. Haben wir über die Gedankenerneuerung gesprochen? Amen. Yeah. Praise the Lord. Halleluja. We don't renew our mind with the commandments. Wir erneuern unsere Gedanken nicht mit den 10 Geboten. We renew our mind with Christ Jesus. Wir erneuern unsere Gedanken mit Christus Jesus. Renewed mind erneuerte Gedanken to do with ten commandments. Haben nichts mit den 10 Geboten zu tun. Or what man and religion calls sin. Oder was der Mensch und Religion Sünde nennt. Somebody getting yeah. Or what man and religion calls sin. Oder was Mensch und Religion Sünde nennt. Let me say it this way again. Renewed mind has nothing to do with obeying the commandments. Erneute Gedanken haben nichts damit zu tun, die Gebote zu gehalten, die Gebote zu halten. For your soul to be full with Christ has nothing to do with obeying the commandments. Deine Seele voll von Christus ist, hat es nichts mit den 10 Geboten zu tun. Amen. Amen. Or not committing what man and religion call sin. Oder nicht das tun, was der Mensch und Religion Sünde nennt. That you don't steal, you don't kill, you dass don't du nicht stehlst, case. Nicht tötest, nicht Unzucht treibst. Does not mean you belong to Christ Jesus. Heißt nicht, dass du zu Christus gehörst. Somebody getting it. Your true salvation is based on you. It's not based, sorry. The only true salvation is not based on you, but on Christ Jesus. Die einzige wahre Errettung basiert allein auf Jesus Christus und nicht auf dir. Amen. Amen. Amen. Take obey, take commandment. You are the one obeying it. Die 10 Gebote halten, dann bist du derjenige, der es hält. That's why it's called law. Deswegen heißt es dann Gesetz. Are you getting it? Yeah. Hmm. Obeying Christ's law is Christ obeying his law in you and through you. Die Gesetze von Christus Jesus halten, heißt bedeutet, dass Christus Jesus diese Gebote durch dich hindurch hält. Amen. Es ist nicht das, was du tust, but what you refuse to do. Aber was du dich weigerst zu tun. Are you getting it? You refuse to believe him. Du weigerst dich, ihm allein zu glauben. You refuse to know him. Du weigerst dich, ihn zu kennen. Remember John 17, verse 3. Erinnert euch an Johannes 17, Vers 3. He said, to know me, mich zu kennen is the true salvation. Ist die wahre Errettung. Amen. Mm. But salvation is to know him. Die Errettung von Christus, ihn zu kennen. Amen. Amen. Obeying the commandment is not Christ. Die 10 Gebote zu halten, ist nicht Christus. Obeying the commandment is not for this period. Die 10 Gebote halten sich für diese Zeit. Yeah, well, see, it had its own period. Es hatte seine Zeit. It's over. Aber yeah. Sie ist vorbei. Jesus, said, came to fulfill it. Jesus sagt, er ist gekommen, um es zu erfüllen. What has been fulfilled is fulfilled. Was erfüllt worden ist, ist erfüllt. Is somebody getting it? And so obeying it now is demonic. So es jetzt noch versuchen zu erfüllen, ist dämonisch. Because you are against Christ. Dann bist du gegen Christus. Is somebody getting it? You are against Christ. Dann bist du gegen Christus. You are telling him he have. He did not fulfill. You are the one to fulfill. Du sagst ihm damit, er hat nicht erfüllt. Du bist derjenige, der erfüllen muss. Amen. Obey the Ten Commandments and all other commandments of Moses. It is fighting against Christ Jesus. Die 10 Gebote halten oder alle anderen Gebote halten heißt gegen Jesus zu kämpfen. It is obeying Christ. Christus Christ. Befolgen heißt Christus zu folgen. Christ alone. Christus alleine. It is no longer. That shall not, that shall not, that shall not. Nicht mehr du sollst dies und jenes nicht. It is now you must. Du musst. You must believe Christ Jesus. Du musst Jesus Christus glauben. Amen. Amen. You must depend on his finished work. Du musst dich auf sein fertiges Werk verlassen. You must believe he is the only savior. Du musst glauben, dass er der einzige Retter ist. That you cannot save yourself, you need a savior. Dass du dich selbst nicht retten kannst, dass du einen Retter brauchst. Amen. There is no savior outside Christ Jesus. Es gibt keinen Retter außerhalb von Jesus Christus. You must believe. Du musst glauben. Die Zeit, in der wir jetzt ist die Zeit, in der wir ihm glauben müssen. Amen. Amen. The Holy Spirit is not the spirit of Ten Commandments. Der Heilige Geist ist der Geist der 10 Gebote. Somebody get it. Mm. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit is not the spirit of law, but the spirit of grace. Der Heilige Geist ist nicht der Geist des Gesetzes, sondern der Geist der Gnade. If you go to John 1:17. Johannes 1:17. Johannes 1:17. But the law was given by Moses. You see that? Seht ihr das? The law was given by Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Spirit is not the spirit of law. Der Heilige Geist ist nicht der Geist des Gesetzes, but the spirit of grace and truth. Geist von Gnade und Wahrheit. Somebody get it. Christ is grace. Christus ist Gnade. Moses is law. Moses ist das Gesetz. Amen. Or law is Moses. Oder Amen. Das Gesetz ist Mose. Or grace is Christ. Amen. We are saved by grace and not by law. Wir sind gerettet durch Gnade und nicht durch das Gesetz. Amen. And that's why the Pharisees were unable to be saved. Deswegen waren die Pharisäer nicht in der Lage, gerettet zu werden. Amen. If the Lord can qualify you, there will be no need for Christ to come. Wenn der Herr dich, wenn das Gesetz dich qualifizieren könnte, hätte können, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. It means if you can qualify yourself, wenn du dich selbst qualifizieren kannst, you can do it, you don't need a helper. Wenn du es tun kannst, dann brauchst du keinen Helfer. Wenn du es tun kannst, brauchst du keinen Helfer. Praise the Lord. Halleluja. Wir dürfen nicht zulassen, dass sein Tod vergeblich ist. Amen. Die 10 Gebote halten bedeutet, zu Jesus zu sagen, du bist vergeblich für mich gestorben. Praise the Lord. Amen. Galatians 2. Galater 2. Praise the Lord. Without revelation, all this cannot be understood. Ohne Offenbarung kann das alles nicht verstanden werden. You get it. Amen. Praise the Lord. No church will allow you to preach it. Keine Gemeinde wird zulassen, dass du sowas predigst. Are you getting it? Bei ihnen. They say you are already introducing, you are telling them to go and lie, to go and be stealing. They are already lying and stealing without me. Du sorgst dafür, dass Leute anfangen zu lügen und zu stehlen, aber das tun sie auch schon ohne, dass ich es sagen muss. Praise the Lord. Oder angeblich sagen. They are already full of evil. Wir sind schon voll vom Bösen. Even ohne Startschuss, ohne Befehl. Weil ohne Christus Jesus bist du das. Bist du voll von Sünde. Galater 2, 21. I do not frustrate the grace of God. But if righteousness come by the law, remember Moses. Wir haben Johannes 1, 17 gelesen. Das Gesetz kam durch Mose. He said, if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. If you can qualify yourself, he died in vain. Denn wenn du dich selbst qualifizieren kannst, ist er vergeblich gestorben. Remember, his death qualifies us. Sein Tod qualifiziert uns. Praise the Lord. Halleluja. Obey the Ten Commandments is evil. Die 10 Gebote zu halten ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. This period. Diese Zeit, in der wir jetzt leben. Obey the Ten Commandments is not enough. Die 10 Gebote halten ist nicht genug. There was a time it was enough. Es war eine Zeit, da war es genug. But it's over. Aber jetzt ist es vorbei mit dieser Zeit. Even when Jesus, even the period of God the Son. Even the period of God the Son. If you go to Martin, let's go to Martin. Markus 10. Markus 10. Praise the Lord. Let's read from 17. Amen. And when he was gone forth into the way, there came one running and knew to him and asked him, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? What shall I do so that was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? What shall I do to be qualified? Was soll ich machen, um qualifiziert zu sein dafür? What shall I do to be one with you? Was kann ich machen, um eins mit dir zu sein? What shall I do that you are now that so that you become my husband? Was kann ich machen, damit du zu meinem Ehemann wirst? Somebody get in. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Believe in him, that's how he ihm glauben, to so wird zu deinem Ehemann. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 18. 18. And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Verse 19. 19. That knoweth the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not. It's always you. Es geht immer um dich, du machst das. Do not. Du sollst be a nicht. False witness. Defraud not. Honor your father and your mother. Praise the Lord. Halleluja. This man, look at what he said. Dieser Mann. And he answered and said unto me, Master, all this have I observed from my youth. Have you obeyed them from my youth? Von Jugend auf. Mache ich das schon, ich bin qualifiziert. Praise the Lord. It means I'm qualified. Ich bin mehr als qualifiziert. Who heaven called? No, who until heaven says you are qualified, you are not qualified. Aber erst wenn der Himmel sagt, dass du qualifiziert bist, bist du qualifiziert. Verse 21. And Jesus, beholding him, loved him. And said unto him, you don't hate them by telling them the truth. Du hast sie nicht, wenn du ihnen die Wahrheit sagst. Du liebst sie damit. Das ist Gottes Liebe. Are you getting it? Mm. That natural man cannot get it. Die der natürliche Mensch nicht verstehen kann. Are you getting it? It's hidden from them. Es ist verborgen vor ihnen. You need du kannst nicht verstehen. Du brauchst den Heiligen Geist, um diese Liebe zu verstehen. Are you getting it? Yes. Without the power of the Holy Spirit, you can never know what Christ called love. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes wirst du niemals wissen, was Christus Liebe nennt. You see it as wickedness. Du wirst es als Boshaftigkeit sehen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus, beholding him, loved him. And said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. You lack me. Ich fehle dir. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. All the Ten Commandments, how long your father and your mother and everything. They are not enough. All diese 10 Gebote reichen nicht. No, you have been honoring them right from your youth. Auch wenn du das schon seit Kind an machst. Are you getting it? Once your father and your mother say yes, nothing can stop it. You obey it. Wenn deine Eltern ja sagen, tust du es. Wenn sie nein sagen, tust du es auch nicht. Du gehorchst ihnen Tag und Nacht. And Jesus said to this man. Aber Jesus sagt zu diesem Mann, you lack me. Ich fehle dir. Are you getting it? Upon all, you are not trotz allem bist du dennoch nicht qualifiziert. Upon all, you are trotz allem not enough. Reicht es nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You still lack something. Dir fehlt noch etwas. And that something. Und dieses Etwas bin ich. Praise the Lord. Halleluja. And we thank the Lord we have that something. Und wir danken dem Herrn, dass wir dieses Etwas haben. We never lack Christ. Uns fehlt es niemals an we Christus. Never lack him. Und fehlt es niemals an ihm. We are full of him. Wir sind voll von ihm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In fact, a mind with the commandment is an unrenewed mind. Gedanken mit den 10 Geboten sind unerneute Gedanken. Amen. Das ist ein bösartiger Gedanke. Gesinnung. You renew your mind with Christ and not with you. Du erneuerst deine Gesinnung nicht. Du erneuerst deine Gesinnung mit Christus und nicht mit dir. Amen. Amen. You renew your mind with Christ and not with you. Du erneuerst deine Gesinnung mit Christus und nicht mit dir. Praise the Lord. Halleluja. Ten Commandments mind is a religious mind. Diese 10 Gebote Gesinnung ist eine religiöse Gesinnung. Die mosaische Gesinnung. It is you. Was bist du? It is the law of Moses' mind. Es ist die Gesinnung von Mose. Let's go to John 9. Quickly go there. John 9. Johannes 9. Verse 28. Johannes 9, 28. Then they revived him and said, that are his disciples, that we are Moses' 9, disciples. 28. 28. Johannes 9, 28. They said they are Moses' disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They are Moses' followers. Sind die Nachfolger von Mose. They only believe Moses. Sie glauben nur Mose. And not Christ Jesus. Und nicht Christus Jesus. Amen. A mind that is full of God. Eine Gesinnung, die voll ist von Gott. That same chapter, in verse 24. That give God the praise. Amen. Wo steht, Gott sei gelobt. A mind that is full, that is after God. Eine Gesinnung, die hinter Gott ist und nicht hinter Christus, ist eine unerneuerte Gesinnung. Ist eine religiöse Gesinnung. Amen. Ja. Diese Leute waren gegen Christus Jesus. Sie waren gegen die Wahrheit. Amen. Again, verse 28. They said they were for God. Sie waren für Gott, haben sie gesagt. Amen. Vers 20, Vers 24, sorry. But not for Christ. Aber nicht für Christus. Amen. There are three different types of mind. Es gibt drei verschiedene Gesinnungen. Three different types of mind. Drei verschiedene Gesinnungen. The natural mind. Die natürliche Gesinnung. The religious mind. Die religiöse Gesinnung. And Christ mind. Und die Gesinnung von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. These three you choose to be one. Bei diesen drei entscheidest du selber, ob du eins bist mit ihnen. Amen. Amen. Religious mind and the natural mind. Religiöse Gesinnung. We were all born with the natural mind. Die natürliche Gesinnung, mit der sind wir alle geboren. Are you getting it? Then the religious mind will be taught in churches or in mosque or wherever. Mm. Are you getting it? Diese religiöse Gesinnung, damit sind wir unterschiedlich aufgewachsen, verschiedenen Denominationen oder Religionen. The teaching us or telling us who God is. Wo sie uns gesagt haben, wer Gott ist, wer ihr Gott ist, God. Wer ihre verschiedenen Götter sind. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Then we became religious. Und dann wurden wir religiös. After learning from them. Nachdem wir von ihnen gelernt haben. But now, aber jetzt. We thank the Holy Spirit. Danken wir dem Heiligen Geist. For the revelation. Für die Offenbarung. That, you know, that occupy our soul. Die unsere Seele umgibt. That we now have the mind of Christ. Dass wir jetzt die Gesinnung von Christus haben. Amen. Amen. Again, the natural mind. Die natürliche Gesinnung. There are people that don't believe anything spirit. Es gibt Leute, die nichts Geistliches glauben. They don't believe anything spirit. Sie glauben nicht an irgendwas Geistliches. They claim they don't have religion. Sie bezeugen, dass sie keine Religion aber haben. Are you getting it? That you say you don't have religion does not mean you are a son of God. Aber nur weil du sagst, dass du keine Religion hast, heißt das nicht, dass du ein Sohn Gottes bist. That you claim you don't have religion does not mean you have Christ. Dass du sagst, dass du keine Religion hast, heißt aber auch nicht, dass du Christus hast. I don't claim it. Viele sagen das. Somebody gets it. Praise the Lord. Halleluja. They will say they are not Muslim, they are not Christian, they are not pagan, they don't have anything they worship. Sie sind nicht Muslimen, sie sind keine Heiden, sie haben nichts, was sie anbeten. And they are also not of Christ. Sind auch nicht, gehören auch nicht zu Christus. They believe they are just natural. Sie glauben, dass sie einfach natürlich sind. Amen. Here on earth. Hier auf Erden. Here on earth. Aber hier auf Erden. You either belong to Christ or you belong to gehörst du Christus oder zu Satan? There's no number three. Da gibt es keine dritte Option. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Not to Christ Jesus is automatic yes to Satan. Nein, zu Christus Jesus bedeutet automatisch ja zu Satan. That you don't have religion does not mean you belong to Christ. Nur weil du keine Religion hast, heißt es nicht, dass du nicht zu dass du zu Christus only gehörst. Two powers control everything here on earth. Denn nur zwei Mächte kontrollieren hier alles auf Erden. Du musst dich für Christus entscheiden, um zu Christus zu gehören. Nur zwei Mächte kontrollieren alles hier auf Erden. Keine Religion kontrolliert das hier. Religion kontrolliert nicht die Erde. What controls the earth is Christ or Satan. Was die Erde kontrolliert, ist Christus oder Satan. Somebody get it. Praise the Lord. Halleluja. Three major religion on earth today. Es gibt drei große Religionen hier auf Erden. The Christians, das Christentum, the Muslims, der Islam, the Judaism, und das Judentum. Praise the Lord. They are all one. Sind alle eins. Praise the Lord. Halleluja. It's like shit with different colors. Es ist wie Mist mit verschiedenen Farben. If you go to a toilet, you go tomorrow, you can see they are different if you can't watch it. Und das kannst du sehen, wenn du halt an verschiedenen Tagen und verschiedene Sachen isst, like, auf Toilette gehst. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. Amen. They all belong to Satan. Die alle gehören zum Satan. The difference is Christ Jesus. Der Unterschied ist Christus Jesus. Amen. They and the so-called natural people that said that they don't have religion, they are all the same. Sie und die sogenannten religiösen Leute sind alle gleich. They belong to Satan. Sie gehören alle zu Satan. The difference is Christ Jesus. Der einzige Unterschied ist wirklich Christus Jesus. Amen. Amen. The natural mind. Die natürliche Gesinnung. And religious mind. Die religiöse Gesinnung. One. Sind eins. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They are all carnally minded. Sind alle fleischlich gesinnt. They are dead. Sind alle tot. Eine fleischliche Gesinnung ist eine Gesinnung ohne Christus Jesus. Remember, it's only through Christ you can have life. Erinnert euch, nur durch Christus können wir Leben haben. To be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. geistig gesinnt zu sein, ist Leben und Frieden. Halleluja. Es ist eine Gesinnung, die gegen das ist, was Christus die Wahrheit nennt. Eine satanische Gesinnung. Eine Gesinnung, die gegen Christus ist. Und das Gefährlichste ist, sind die Christen. Amen. They are the most dangerous to Christ Jesus. Sind die gefährlichsten für Christus Jesus. Amen. Mhm. Praise the Lord. Halleluja. Beware of them. Nimm dich in Acht vor ihnen. Beware of them. Nimm dich bitte in Acht vor ihnen. Amen. Amen. For Satan to come to you through pagan worshiper mhm. or Muslim, you just know immediately mhm. that this is Satan. Mhm. But they, praise the Lord, they will mhm. use, they will come with the name of Jesus. Mhm. Das, es ist schwierig für den Satan, dich durch andere Religionen vielleicht hinters Licht zu führen, aber durch Leute, die sich angeblich Christen nennen und versuchen, mit ihrer Lehre zu kommen, das ist gefährlich. Praise the Lord. Halleluja. It is revelation to know all this. Es ist eine Offenbarung, all das natürlich zu wissen. Praise the Lord. Halleluja. It is revelation. Es ist Offenbarung. If you can know it and be rooted in it, and you can say it out. Clean. Wenn du das weißt und das erkennst, dann bist du in Offenbarung, ganz klar. It means you are here, but not of here. Das heißt, du bist hier, aber nicht von hier. It means you are of heaven. Du gehörst zum Himmel. You belong to somewhere else. Du gehörst zu einem anderen Ort, called the kingdom of heaven. Der sich das Königreich des Himmels nennt. Praise the Lord. Halleluja. They use the name of Jesus everywhere. Sie benutzen den Namen von Jesus überall. Amen. They use the name of Jesus. Sie benutzen den Namen von Jesus überall. But Jesus called them workers of iniquity. Aber Jesus nennt sie Übeltäter. Amen. Mhm. It takes revelation. Es braucht Offenbarung, um das zu wissen. Amen. Mhm. You go to Matthew 7. Wenn du zu Matthäus 7 gehst. Matthäus 7. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In Jesus' name they do everything. In Jesus' Namen tun sie alles. Praise the Lord. Halleluja. Ah, thank you for your deliverance. Danke für eine Lösung, Herr. Er hat uns erlöst. Amen. Amen. We have been delivered. Wir wurden erlöst. From Christendom. Vom Christentum. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We have been delivered. Wir wurden erlöst. From that evil religion. In dieser bösartigen Religion. So bösartig. Praise the Lord. Halleluja. From verse 21. 21. Matthew, okay, let's read it from verse 13. 7 from verse 13. Matthäus 7. Okay, from verse 13. 13. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate. Abroad is the way. You can see the Christians today. There are so many. Talking about them. Mm. Religion. There are so many. You know how many religions are on earth today. You know how many people are that call themselves the Christians. Wisst ihr, wie viele Leute sich Christen nennen? Praise the Lord. Halleluja. Ich bete dafür, dass sie erlöst werden von dort. Dass sie frei werden von diesem Ort. Amen. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Many. Viele. Verse 14. 14. Because straight is the gate. And narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Few. Weniger. How many are we here? Wie viele Leute sind wir hier in dieser Gemeinde? As if few. Weniger. Praise the Lord. Halleluja. That we are few does not mean we are not of heaven. Dass wir wenige sind, bedeutet nicht, dass wir nicht vom Himmel sind. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Verse 15. Beware 15. Of false prophets. Which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. What they call fruit. Was sie Frucht nennen. Ask them what they call fruit. Frag sie, was sie Frucht nennen. Are you getting it? Ask them what they call fruit. Frag sie, was sie Frucht nennen. You will know them by what they call fruit. Du wirst sie erkennen durch das, was sie Frucht nennen. Praise the Lord. Yeah. to make gather grapes of thorns, of figs, of testo. You know, he said again in verse 16, you shall know them by their food. Until you know what Christ called food, you can never know the difference between Erst wenn du weißt, was Christus Frucht nennt, wirst du den Unterschied kennen zwischen der Frucht von Christus und der religiösen Frucht. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Verse 17. Even so every good tree bringeth forth good fruit, but the corrupt tree bringeth forth evil fruit. The good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit? Praise the Lord. Halleluja. It's talking about the root. Es geht um die Wurzel. And the root is not Christ. Wenn die Wurzel nicht Christus ist, wenn die Wurzel nicht er ist. No matter how beautiful the fruit is. Egal wie schön diese Frucht ist, es ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewed down. Are cast into the fire. Verse 20. Therefore, by their fruit you shall know them. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Christ is telling us just it. Christus sagt hier, wir sollen sie richten. Are you getting it? Mm. Just judge. Wir sollen über sie richten. Look for me everywhere. Such nach mir überall. Is somebody getting it? Look for me everywhere. Suche nach mir überall. Mm. If I'm not there, know that this is Satan. Und wenn ich nicht da drin bin, wisse, dass das Satan ist. But you must first of all know me before you can look for me everywhere. Aber du kannst mich musst mich erst kennen, damit du mich überhaupt irgendwo anders finden kannst. Praise the Lord. You know when they are saying something. Wenn sie etwas sagen. We are not tempted there. Wir versuchen sie nicht. Amen. We are not like the Pharisees. Wir sind nicht wie die Pharisäer, die in Fallen stellen. Die nach etwas suchen, was sie belehren oder ermahnen können, um sie runterzubringen. Wir suchen einfach nur nach Christus. Amen. Amen. We want to know if we are one. Wir wollen wissen, ob wir eins sind in Christus Jesus. Wir wollen wissen, ob du die Wahrheit liebst. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. Verse 21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, that enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. And in your name done many wonderful works. Verse 23, I love you. Amen. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Verse 24. Therefore, whosoever heareth this saying of man and doeth it, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He warned us against them seriously. Er hat uns ganz ernstlich vor ihnen gewarnt. Are you getting it? He warned us against them seriously. Er hat uns ernstlich vor ihnen gewarnt. Be warned. Sei gewarnt, ja. Be warned. Be warned, please. I don't know those you move with. Ich weiß nicht, welchen Leuten du Zeit verbringst. Those you value their words. Dessen Worte du schätzt. I don't know those you hear their voice. Dessen Stimme du hörst. I don't know what you listen to. Was du dir anhörst. Be warned. Sei gewarnt. For Satan to steal, kill and destroy will not come with unbeliever. And let me say, those that do not call themselves believer in idol worship or whatever, he will come with Christians. Er wird kommen mit Christen. Praise the Lord. Halleluja. He warned us seriously against them. Er hat uns vor ihnen gewarnt. Amen. Not even against the Muslim. Nicht mal gegen die Muslime. You can see it. If you read here, the Muslim never used their name, his name. Not even against the pagans. You know, those ones, you already know their shit. Nicht mal gegen die Heiden, weil you already wissen know schon, their shit. Dass das Mist ist. Are you getting it? He did not even warn us against the prostitutes. Er hat uns nicht mal vor Prostituierten gewarnt. Or those that call themselves sinners. Oder die sich Sünder nennen. Are you getting it? Then he warned us against the Christians. Aber er warnt uns vor den Christen. You don't know that they are so deadly. Damit wir erkennen, wie tödlich diese Leute sind für einen. In fact, they accuse him of being the friend of sinners. Sie haben ihn sogar bezichtigt, ein Freund der Sünder zu sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Matthew I want to go there. Where is the time? Go to Luke 15. Lucas 15. Luke 15. Luke 15. Lucas 15. Vers 1 und 2. 1 und 2. Then drew near unto him all the publicans and sinners to hear him. Those they call sinners. He is it. And the Amen. Mm. And the Pharisees and scribes murmured, saying, this man received sinners and eateth with them. And that's why, you know, that drama. Praise the Lord. Sing. Anything of them at all. Alles von ihnen. Yeah. Because they are going to... It's all about the good of this world. Es geht immer um das Gute dieser Welt. It's all about what this world call evil. Was diese Welt böse nennt. They don't know anything of Christ. Sie wissen nichts von Christus. Did somebody get in. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And the Pharisees and scribes, verse 2 again. Zwei. Saying, this man receives sinners and eateth with them. Praise the Lord. Halleluja. Then let's go to Matthew. Matthäus 9. Matthew 9, verse 10 to 13. 10 bis 13. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. These people believe they need help. Diese Leute haben geglaubt, dass sie Hilfe brauchen. Amen. Praise the Lord. Amen. You cannot feed somebody that is not hungry. Du kannst jemanden füttern, der nicht hungrig ist. Is somebody getting it? Mm. You cannot feed someone that is not hungry. Du kannst jemanden füttern, der nicht hungrig ist. These people, once they see Jesus, they always sit with him to hear him. Sie sollten, wenn sie Jesus sehen, kommen sie immer in seine Nähe, setzen sich zu ihm, um ihn zu hören. Sie hören ihm zu, nicht um ihn zu versuchen. Aber die Pharisäer, die Christen von heute, sie kommen zu einer Gemeinde, aber sie lauschen eher, um zu gucken, womit sie dich zerstören können, womit sie dich verurteilen können, was sie gegen dich verwenden können. Halleluja. Amen. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, they that behold need not a physician, a day that I see. Praise the Lord. Hallelujah. They believe they need a helper. Sie glauben, dass sie einen Helfer brauchen, aber ihr glaubt es nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 13 he said, but go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, the sinners for repentance. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And that's why, you know, once I'm with them, if they want me to speak, I speak. If they don't want, I don't leave them. Mm. You have the right to go to heaven. Wenn ich bei ihnen bin, wenn sie es zulassen, dann spreche ich. Aber wenn sie es nicht möchten, dann lasse ich es auch sein, weil du hast das Recht, in die Hölle zu gehen. I never force anything done. Ich zwinge ihnen nichts auf. Are you getting it? Because Jesus never forced anything. Weil Jesus hat ihn auch nicht aufgezwungen. Anyone, you know, your choice. Es ist deine Entscheidung. Und er wird diese Entscheidung respektieren. The kingdom of heaven is a kingdom of choice. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich der Entscheidung. Du entscheidest, ob du Christus folgst. Du entscheidest, ja zu ihm zu sagen oder nein zu ihm zu sagen. Es ist nicht Christus, Jesus, der Leute in die Hölle schmeißt, sondern es ist deine Entscheidung. Du entscheidest. Entscheidest du dich für mich? Praise the Lord. Halleluja. Will you choose me? Entscheidest du dich für mich? We stop you. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. They accuse him all the time. You see, we continue on Sunday.